Das Programm bis Mitternacht, anschließend Studiozeit Feature. 21.05 Uhr Liedermacher live, Manfred Maurenbrecher, Songs und Chansons aus Ost und West. Und um 22.05 Uhr Jazz Facts, Neues von der improvisierten Musik. Deutschlandfunk, das Feature. Hören Sie? Hören Sie, wie still es ist? Die Stille wird zu einer unendlich fernen Musik, die ebenso unaufhörlich ist wie die Stille. Zimmerlautstärke. Ein Versuch über die Stille von Christel Mertens. Im Nachhinein, da bin ich mir ziemlich sicher, wird sich herausstellen, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Die Wände sind weiß, als gäbe es eine andere Farbe. Und vollkommen schmucklos, also keine Bilder und dergleichen, Gemälde etc. Ein Zimmer, sehr groß, fast schon ein kleiner Saal, würde ich sagen. Doch, es gefällt mir. Es gefällt mir hier schon ganz gut. Ach, was sage ich, mit jedem Tag gefällt es mir besser, stündlich sozusagen. Nein, nicht will ich übertreiben, aber es gefällt mir hier eigentlich schon ganz gut. Durchaus geeignet, das wäre vorstellbar, für die eine oder andere gesellschaftliche Veranstaltung. Später vielleicht. Warten wir erst einmal ab. Sie lächeln. Immer wenn ich dieses Lächeln auf Ihrem Gesicht sehe, weiß ich, er glaubt mir nicht, er macht sich lustig. Sie finden, ich bin eine komische Person. Sie ist eine komische Person, nein? Nun gut, aber ich belustige Sie. Welch ein altmodisches Wort. Wird das überhaupt noch benutzt heutzutage? Es wäre mit Sicherheit ein Fehler gewesen, hätten wir uns gegen die Fenster entschieden. Also nur künstliches Licht, wie du am Anfang vorgeschlagen hast, und kein Laut. Schließlich ist die Gegend hier abgelegen genug. Da haben wir nichts zu befürchten. Höchstens die üblichen Geräusche aus der Natur. Wind, Blätter etc., Hund, Katze, die Vögel etc. Selten mal ein Zug, die Autos. Kein Geschrei unter den Fenstern. Nichts von der anderen Seite der Wand. Oder haben Sie mich klagen gehört? Jammern gehört? Hört nur, wie sie wieder jammert und heult und schreit. Haben Sie mich ein einziges Mal, seitdem Sie hier sind, klagen gehört? Wichtig ist vor allen Dingen eine Grundvoraussetzung geradezu, dass wir hier von einem leeren Raum ausgehen. Und da waren wir auch nie unterschiedlicher Meinung. Aber heute Abend, nicht wahr? Das haben Sie versprochen. Heute Abend bekommen wir doch Musik. Aus der einfachen, fast schon banal anmutenden Überlegung, dass uns dieses leer belassene Zimmer sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Aber was heißt schon leer? Nur weil es nicht mit irgendwelchem über die Jahre angesammelten Plunder vollgestopft ist. Wir hatten nie beabsichtigt, eine Ausstattung des Zimmers mit Gegenständen in Auftrag zu geben. Die Vorhänge sind das einzige Zugeständnis. Wegen des ästhetischen Effekts. Eine kleine Spielerei, meintest du, könnten wir uns erlauben. Man stelle sich vor, ein Sommernachmittag zum Beispiel, die geöffneten Fenster, ein Lüftchen weht. Man kennt das ja von Fotografien, aus Filmen etc. Immer haarscharf am Kitsch vorbei. Nun ja. Eine leise Ahnung von Geräusch. Wind, hauchdünner Stoff. Früher wollte ich schon einmal den Kopf an die Wand schlagen, weil ich Angst hatte, er könnte mir zerspringen. Hier brauche ich keine Angst zu haben. Niemand schreit, niemand grölt und brüllt. Es werden keine Türen geschlagen, niemand wirft Stühle, ein Fernsehgerät durchs Zimmer oder das Laptop aus dem Fenster hinunter auf den Hof. Ganz zu schweigen von den Gläsern und Tellern, das tägliche Scherbengericht. Was ich einmal hören will, wissen Sie, was ich wirklich einmal in Ihrem Kopf die Stimmen, die Sie hören, die Klänge und Töne, die Musik, die Sie in Ihrem Inneren hören, will ich einmal hören. Da ist es ja wieder, Ihr still vergnügtes Lächeln, die Belustigung. An dieser Stelle Was meinst du, würde ich vorschlagen, an dieser Stelle könnten wir jetzt eine Pause einfügen. Von, sagen wir, ungefähr 5 Sekunden. Aber nicht länger. 5 Sekunden reichen vollkommen aus für den Anfang. Ein kurzes Aufatmen, ein Luft holen, bevor es weitergeht. Bevor es weitergehen muss. Da sind wir unerbittlich. Es läuft uns ja nach, dieses Image. Manche gehen sogar so weit und sagen, wir seien grausam. Was ich allerdings für übertrieben halte. Aber ein bisschen Spaß haben wir auch, oder? Na komm schon. Das kannst du gut ruhig zugeben. Obwohl, keiner soll hinterher kommen und sagen, wir hätten die Sache nicht ernst genommen. Und alles sei nur reine Spielerei gewesen. Vielleicht auch nur 3 Sekunden. Ich würde runtergehen auf 3, sonst könnte sie die Situation missverstehen. Sich der Illusion hingeben, diese Pause... Unterbrechung. Diese Pause nehme gar kein Ende mehr, ein Zeichen... Und womöglich noch eine Aufforderung. Sie dürfe aufhören. Nein, so weit sind wir noch nicht. Und könne still an ihren Platz gehen, sich dort in die Ecke setzen oder sich auf den Boden legen und sich ausruhen. Hören Sie. Hören Sie denn nicht, wie still es hier ist? Endlich hätte sie ihre Ruhe. Hören Sie. Aber so weit sind wir noch nicht. Hören Sie denn nein, nicht, im Gegenteil, die Pause... Die Zäsur. Sie besagt noch lange nicht, dass wir uns nicht einfach so mittendrin, lange bevor ein Ende in Sicht ist, verabschieden können. Nur weil uns danach ist, uns mal wieder der Überdruss gepackt hat. Vielleicht hätte ich noch etwas warten sollen. Ich glaube, meine alte Ungeduld kommt wieder zurück. Aber da Sie nun einmal hier sind, dachte ich mir, nur dieses eine Mal heute Abend. Ihre Freunde haben doch zugesagt, fest zugesagt. Wer könnte denn um Gottes Willen etwas dagegen haben, dachte ich mir, im kleinen Kreis, wie man sagt, eine intime Gesellschaft, so unter uns. Ein paar Gäste und dann Musik. Nein, das stimmt nicht, ich langweile mich nicht, überhaupt nicht. Und ich fühle mich auch nicht verloren, falls Sie darauf hinaus wollen. Ausgesetzt, so ein armes Menschlein auf weiter Flur. Schade, wir hätten doch wetten sollen. Dann könnte ich nämlich jetzt eine Flasche Whisky mein eigen nennen. Oder war das nicht deine Theorie? Sie wird auf das neue große Zimmer zunächst einmal mit Verstörung reagieren. Nach einer kurzen, heftigen Phase der Euphorie wird sie schon sehr bald aufgeben, zunehmend apathischer werden, ein kurzes Aufbäumen vielleicht noch. Sie schreit und tobt, eine hysterische Reaktion also. Das waren doch deine Voraussagen. Aber dann, hättest du gesagt, dort in der Ecke siehst du das Bündel zusammengekauert, die Arme um den Kopf geschlagen. Abweichendes Verhalten ist möglich, damit sind ursprüngliche Thesen nicht unbedingt widerlegt. Wie du hörst, das beste Mittel gegen die Stille sind immer noch die Geschichten. Die Stimmen mit ihren Geschichten. Interessant, nicht wahr? Wie sie die Stille testet? Sie geradezu herausfordert mit Wörtern? Bei ihnen Zuflucht sucht? Schutz vor der Stille? Vor dem Schweigen? Hören Sie denn nicht, wie still es ist? Ruhe, Ruhe. Silence, Stille. Still, nichts. Bewegt sich. Tranquilitas, Schweigen. Quietus, nichts bewegt Tranquility. Sich. Tranquility. Silentium. Quiet, quiet. Ruhe, ruhig. Silence. Still. Nichts. Schweigen. Wenn der Sturm sich gelegt hat, lateinisch Tranquilitas, nichts bewegt sich. Die glatte Oberfläche des Wassers. Die Bäume machen mit ihren Blättern so gut wie kein Geräusch. Englisch Tranquility. Eine friedliche Stille, Meeresstille, Windstille, fast schon idyllisch. Das Unwetter ist vorbei. Die trügerische Ruhe, bevor ein neues heraufzieht und losbricht. Als gäbe es nur die eine Stille. Viele gibt es. Und jede, will man sich verständigen über ihre Eigenschaften, erhält ihr eigenes Wort. Die Bewegungslosigkeit, Unbewegtheit, Ruhe, die Lautlosigkeit. Das Leise sein, das Schweigen, die Zurückgezogenheit, Verborgenheit, Heimlichkeit. Ruhe, Ruhe. Silence, Stille. Still, nichts bewegt sich. Tranquilitas, Schweigen. Quietus, nichts bewegt Tranquility. Sich. Tranquility. Silentium. Quiet, quiet. Ruhig, Ruhe. Silence. Stille. Still. Nichts. Schweigen. Einspruch John Cage, amerikanischer Komponist. Es gibt nicht so etwas wie Stille. Etwas geschieht immer, das einen Klang erzeugt. Entgegnung Samuel Beckett, irischer Schriftsteller. All I want is to be in the silence. Der Stille sein. Es wäre die Stille ein Raum, in dem man umhergeht. Also doch nicht vollkommen lautlos. Nicht die Abwesenheit der Geräusche, sondern Schritte sind zu hören, die eigenen. Ein schleppender, schlurfender Gang vielleicht über Holzdielen. Jemand läuft auf Steinfliesen. Und aus der Erinnerung die gespeicherten Geräusche der Kindheit. Der Lärm des Dorfes. Und wie die irische Landschaft sich anhört. Und von den Rändern der Stille unablässig das Gemurmel der Stimmen, ihre Einflüsterungen, körperlos scheinbar, bis sie auf dem Papier dann die Form von Wörtern annehmen. Schatz, drei. Drei. Vier. Zwei. 9. Mein Gott. 7. 8. Das kleine Luder. Schachtel 3. Spule 5. 5. Die kleine Range. Spule. 5. Schachtel. 3. Spule. 5. Ein alter Mann, der ein Tonband bespricht, der sich Tonbänder anhört. Der Mann heißt Krapp. Die einzige Figur in Samuel Beckets 1958 uraufgeführtem Stück Krapps Last Tape, das letzte Band. Ein alter Mann, der sich Stimmen anhört. Ein komischer alter Kauz, ausgestattet mit einer hemmungslosen Leidenschaft für Bananen. Und Beckett hat ihm eine kleine Slapstick-Nummer geschrieben. Fast wäre er, dieser Clown in zu kurzen Hosen, auf der Bananenschale ausgerutscht. Ungeduldig wie ein Kind hantiert Krapp an dem Gerät herum, vor und zurück und angehalten. Spule 5. Er trinkt zu viel, heimlich, in dem hinteren Teil der Bühne, der nicht vom Scheinwerfer ausgeleuchtet wird. Und er probiert gerne sein Lieblingswort aus. Spule. Krapp hört sich seine eigenen Stimmen an, die Stimmen der jungen Männer, die er einmal war. Ich bat sie, mich anzuschauen, und nach einem Moment tat sie es. Aber ihre Augen waren nur Schlitze, der grellen Sonne wegen. Ich beugte mich über sie, damit sie im Schatten wären, und sie öffneten sich, ließen mich ein. Wir trieben mitten ins Schilf und blieben stecken. Wie die Rohre sich seufzend bogen unter dem Bug. Ich sank auf sie nieder. Mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Und bewegte uns, sachte, auf und nieder und von einer Seite zur anderen. Nach Mitternacht, Nie erlebte ich solche Stille. Die Erde könnte unbewohnt sein. Losgelöst vom Körper, der er einmal war, sprechen die Stimmen weiter. Unabhängig von den Gesetzmäßigkeiten der Zeit erzählen sie Episoden aus seinem Leben, Fragmente seiner Geschichte. Wenn Krapp das Gerät weiterlaufen lässt mit dem letzten Band, nimmt es das Schweigen eines alten Mannes auf, dem die Wörter, das Material für die Geschichten ausgehen. Grübelt, merkt, dass er das Schweigen aufnimmt, schaltet ab und grübelt. Eine Stimme und eine Stille, sagt Beckett, Krapps Stimme. Eine Stimme aus Stille, sagt Beckett. Die Stimme meiner Stille, Krapps Stimme, die Stimmen seiner Figuren. Krapp starrt bewegungslos vor sich hin. Das Band läuft weiter, in der Stille. Nach Mitternacht. All I want is to be in the silence. Nie erlebte ich solche Stille. Die Erde könnte unbewohnt sein. Die Stille als die dem Schriftsteller angemessene Existenzform, in der er sich schreibend bewegt. In diesem Raum sind es die Wörter, die die Geräusche machen. Und nur wer es aushält in ihrem lärmenden Zentrum, Schweigen im Auge des Geschreis, darf hoffen, in ihnen auch wieder zur Ruhe zu gelangen. Das ist es. Wortschwall, umhülle mich. Wortlawine, damit von niemandem mehr die Rede sei. Beckett in den 1955 erschienenen Text pour rien, den Texten um nichts, die gerade wegen ihrer scheinbaren Vergeblichkeit nach einer permanenten Fortschreibung verlangen. Es geht um das eine Wort, das alle anderen überflüssig macht, sie endgültig zum Schweigen brächte. Es ist die leere Stelle, the void, zwischen den anderen Wörtern, die es schreibend zu umkreisen gilt. Weiter. Weiter sagen. Gesagt sei weiter. Irgendwie weiter. Bis nirgendwie weiter. Gesagt sei nirgendwie weiter. Das ist alles. Den Sack natürlich. Ein wenig verschwommen vielleicht, aber doch den Sack. Erde und Himmel, natürlich. Den Sonnenschirm, den du mir schenktest, an jenem Tag? Jenem Tag? Der See? Das Schilf? An welchem Tag? Welches Schilf? Der Browning natürlich. Du erinnerst dich doch an Brownie, Willi? Ich kann ihn sehen. Brownie ist da, Willi. Neben mir. Brownie ist da, Willi. Das ist alles. Was würde ich tun, wenn Worte fehlen? Vor mich hinstarren, mit zusammengepresstem Lippen. Das ist Winnie aus Beckets Drama Happy Days, Glückliche Tage. Uraufgeführt 1961 in New York. Winnie gibt nicht auf, obwohl sie bis zum Hals bereits in einem Erdhügel steckt. Im ersten Akt konnte sie wenigstens noch den Oberkörper bewegen, die Arme ausstrecken nach ihrer Tasche und mit ihren Dingen hantieren, dem Browning zum Beispiel. Jetzt sieht der Zuschauer ihr Gesicht, manchmal ein Lächeln und ihren plappernden Mund. Oh ja, große Gnaden, große Gnaden. Manchmal höre ich Geräusche. Aber nicht oft. Sie sind ein Segen. Geräusche sind ein Segen. Sie helfen mir durch den Tag. Der alte Stil. Ja, das sind glückliche Tage, wenn es Geräusche gibt, wenn ich Geräusche höre. Früher dachte ich, sie wären in meinem Kopf. Aber nein, nein, nein. Das war nur Logik, Vernunft. Ich habe meine Vernunft nicht verloren. Noch nicht, nicht restlos. Etwas bleibt übrig. Geräusche. Wie leises Knistern. Leises Bersten. Zusammenbrechen. Es sind Dinge, Billy. In dem Sack, außerhalb des Sacks. Ja, Dinge haben ihr Leben. Das sage ich immer. Dinge haben ein Leben. Nimm zum Beispiel meinen Spiegel. Er braucht mich nicht. Die Klingel. Sie verletzt wie ein Messer. Ein Meißel? Man kann ihn nicht überhören. Wie oft? Ich sage, wie oft habe ich gesagt, überhöre sie, Benny. Überhöre die Klingel, achte nicht darauf. Schlaf nur und wache, schlafe und wache, wie es dir beliebt. Oder so, wie es dir am meisten hilft. Die Augen öffnen und schließen, Winnie. Öffnen und schließen. Immerhin das. Was nun? Willi? Da ist natürlich meine Geschichte, wenn alles andere fehlt. Ein Leben, ein langes Leben, beginnend im Schoß, wo Leben früher begann. Mildred hat Erinnerungen. Sie wird Erinnerungen haben an den Schoß, bevor sie stirbt. Den Mutterschoß. Sie ist jetzt schon 4 oder 5 und hat vor kurzem eine große wächserne Puppe bekommen. Vollständig angezogen, komplett ausstaffiert. Schuhe, Söckchen, Unterwäsche, eine komplette Garnitur. Rüschenkleidchen, Handschuhe, weiße geklöppelte. Ein kleiner weißer Strohhut mit einem Gummiband, Perlenkette, ein kleines Bilderbuch mit echt gedruckten Märchen, das unter ihren Arm passt, wenn sie ihren Spaziergang macht. Porzellanblaue Augen, die sich öffnen und schließen. Winnie lebt in der Stille. Um sie herum weit und breit nichts, nur versenktes Gras. Und wenn sie die Stille nicht aushält, hat sie die Geräusche. Und vor dem Nichts wird sie von den Wörtern gerettet. Denn Winnie gibt nicht auf, sie redet weiter ein auf ihren eher einsilbigen Partner Willy, von dem wir nur den Hinterkopf sehen. Bevor sie in der Erde verschwunden sein wird, haben wir ihre Stimme gehört, ihre Winnie-Wörter, wie sie plappert. Wenn wir aus dem Theater gehen, haben wir Winnies Geschichte im Kopf. Wenigstens Teile, Fragmente ihrer Geschichte. Was nun? Willi? Da ist natürlich meine Geschichte, wenn alles andere fehlt. Einen Fleck, sagt Beckett in einem Gespräch mit Deirdre Baer. Einen Fleck wolle er hinterlassen auf der unendlichen Fläche des Schweigens. In dem unermesslichen Raum der Stille eine Spur von Anwesenheit hinterlassen. Ein Zeichen, das vom Aufbegehren gegen die Stille des Nichts zeugt. Gegen die Vergeblichkeit. Hören Sie gerade sie immer mit ihrer Musik. Sie müssen es hören. Hören Sie denn nicht, wie das klingt? Diese Stille hier? Was Winnie nicht sagt, von der Schauspielerin auf der Bühne nicht gesprochen wird, was jedoch nachzulesen wäre im Text als Anweisung und was zu hören ist, wenn die Schauspielerin innehält zwischen den Wörtern. Ein Ausatmen, ein Atemholen, Lücken, die entstehen, wenn die Wörter sich entziehen, nicht mehr mitspielen, schweigen, wie Stille sich ausbreitet zwischen den Wörtern. An jenem Tag? An welchem Tag? Aber was nun? Worte fehlen. Es gibt Zeiten, da sogar sie einem fehlen. Nicht wahr, Willi? Nicht wahr, Willi? Dass sogar einem die Worte fehlen, bisweil? Pause ist das Wort, das wohl am häufigsten notiert ist in den Dramentexten Samuel Becketts. Für einen Augenblick, länger bemessen oder kürzer, redet die Stimme nicht mehr. Der Wortschwall ist unterbrochen. Die Stimme hängt in der Luft, wie abgeschnitten, sekundenlang, bis ein Wort sich wieder einstellt und es weitergehen kann. Ein kurzes Aussetzen, ein Stolpern über die Lücke hinweg in das Versprechen eines neuen Satzes. Ein Aufatmen, Gott sei Dank noch einmal davongekommen. Die Pause sei also das der Sprache innewohnende Moment des Schweigens. Und gleichzeitig ist sie der Raum, in dem das Wort von Neuem aufscheint und wieder hörbar wird. Sie ist das technische Mittel, das eingesetzt wird, um den Text zu strukturieren, ihm eine Form zu geben. Die Pausenzeichen rhythmisieren den Text, versetzen ihn in Schwingungen, er wird musikalisch. Auf der Bühne zu interpretieren ist also eine Partitur. Schweigen, Geräusche, Töne, Stille, Stillen und Stimmen, Bewegung. In den späten Prosatexten Becketts sind die Sätze wie zerstückelt, scheinbar zusammenhanglos. Disjunktiv sind die Wörter aneinandergefügt. Eine auf Fragmente reduzierte Sprache reflektiert den Schreibprozess als Versuch, unter der glatten Oberfläche das Wort zu finden, in dem die Dinge endgültig zum Vorschein kämen. Weiter. Weiter sagen. Gesagt sei weiter. Irgendwie weiter. Bis nirgends weiter. Gesagt sei nirgendwie weiter. Dann, in den Arbeiten für das Fernsehen, entstanden zwischen 1977 und 1982, ist Sprache zunächst noch hörbar als leise, körperlose Stimme. Von außerhalb des Raums einredend auf eine Gestalt, der die Worte nicht mehr helfen. Hier sucht jemand Zuflucht in der Musik. Musikfragmente aus dem Kassettenrekorder, aus Beethovens Klaviertrio Nummer 5 in D-Dur, Opus 70, Nummer 1, dem sogenannten Geistertrio. Wie ein Kind seine Puppe oder eine Frau ihr Baby, hält die Gestalt das Gerät in den Armen, aus dem die Musik kommt. Oder dass ein Raum existiert, der auszufüllen ist mit dem Geräusch der je eigenen Schritte und den die Figuren zu durchmessen haben nach genau vorgeschriebenen Bewegungsabläufen. Ein Bild, die Figuren sich bewegend im Raum, die Geräusche ihrer Schritte, ein Klangbild also, sprachlos. Bis auch die Bewegungen zum Stillstand kommen, selbst der Raum körperlos zu sein scheint und nur Nacht ist. Und an einem Tisch ein träumender Mann, oder träumt der Raum den Mann, und der Raum träumt auch das träumende Ich des Mannes? Wir hören niemanden sprechen, sondern Gesang jetzt aus Schuberts Lied »Nacht und Träume«. Nicht die Leere, sondern Musik aus dem Innern der Stille. Sanft gesungen, die letzten drei Takte des Lieds. Die Stille wird zu einer unendlich fernen Musik, die ebenso unaufhörlich ist wie die Stille. Du wolltest die strenge Linie fahren. Keinerlei Zugeständnisse. Aber ich gebe zu, ich hätte gern beobachtet, wie sie reagiert. Manchmal passiert es, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will nicht klagen. Und ich liefere Ihnen jetzt auch keine hysterische Nummer, die schiere Verzweiflung, sowas in der Richtung. Lachen Sie ruhig. Von mir aus machen Sie sich ruhig lustig. Da hätte ich dann wenigstens mein Wort wieder. Nur manchmal, wissen Sie, da passiert es ganz plötzlich, aus heiterem Himmel. Es fühlt sich an wie ein Tier, ein kleines Nagetier. Mit seinen scharfen Zähnchen beißt es sich fest, so ein Gefühl, dass einem die Stimme wegbleibt. Der Atem geht flach und nichts, kein Hauch, kein Laut mehr aus meinem Mund. Ja, das sind glückliche Tage, wenn es Geräusche gibt, wenn ich Geräusche höre. Nein, nein. Das ist alles nur unnötiges Spielzeug. Discman, Walkman, CDs, Radio, DVD-Player, das lenkt nur ab. Sie soll sich auf die eigentliche Situation konzentrieren. Sie wird für sich selbst herausfinden müssen, ob und wie hier in diesem Zimmer ein Leben einzurichten ist. Wo denn? In welchen Ecken, Ritzen? In welchen Löchern, Kerben? Nicht zu erkennen für mein trübes Auge. Wo halten Sie sich denn versteckt? Nein, nein, falsches Wort. Wo in welchen Falten der Stille haben Sie sich eingenistet, sich festgebissen, all die Geräusche, die nicht gehört werden wollen, so eine gefräßige Stille oder was, dass ich mich selbst, meine Stimme nicht mehr höre. Meine Stimme aus Stille. Entschuldigung, ist schon wieder vorbei. Außerdem hatten wir das bereits in den ersten Entwürfen so vorgesehen. Gut, gut, mit Vorbehalten meinerseits. Aber sie wird, und wir auch, ja, wir auch, sie wird ihre Musik bekommen zum Schluss heute Abend. Seit wann sind wir denn Monster? Oder behauptet das etwa jemand? Heißt es nicht, jede Stille habe ihr eigenes Geräusch? Wir leben in einer Welt der Töne. Von Stille reden wir dann, wenn wir keine unmittelbare Verbindung mit den Absichten finden, von welchen die Töne produziert werden. Und wir reden von einer stillen Welt, wenn wir aufgrund unserer Absichtslosigkeit glauben, es gäbe nicht viele Töne. Wenn wir dagegen den Eindruck haben, dass es viele Töne um uns herum gibt, dann reden wir von Lärm. John Cage, amerikanischer Komponist. Wenn man die Partitur aufblättert. Luigi Nono, Fragmente Stille, Andiotima, Streichquartett, uraufgeführt am 2. Juni 1980, anlässlich des 30. Bonner Beethovenfests. Fallen Sie sofort auf, springen einem ins Auge, die Zitate aus Gedichten Friedrich Hölderlins. Insgesamt 52 Eintragungen, wobei einige mehrfach notiert sind, so zum Beispiel aus dem Gedicht Andiotima. Diotima von Mantinea, jene Priesterin aus der griechischen Antike, von der Sokrates in Platons Symposion berichtet. Friedrich Hölderlin wurde sie zum Vorbild seines Frauentypus, dessen Wesen er in der Frankfurter Bankiersgattin Suzette Guantard verkörpert sah. Die Zitate sind unvollständig, ließe sich einwenden, aus dem Zusammenhang gelöst. Isoliert stehen sie da, zerstückelt, Bruchstücke lediglich, Fragmente. Und so ließe sich grundsätzlich fragen, welche Funktion hätten sie denn in einem Streichquartett, in einem Stück reiner Instrumentalmusik? Ich verstand die Stille des Äthers. Der Menschen Wort verstand ich nie. Kein Gesang. Und wie in anderen Kompositionen Luigi Nonos gibt es auch keine Schauspieler, die Textausschnitte rezitieren. Die menschliche Stimme, so scheint es, bleibt stumm. Hölderlins Worte sind nicht zu hören, werden nicht zu Gehör gebracht. Sie werden verweigert. Ich verstand die Stille des Äthers. Der Menschenwort verstand ich nie. Sie werden verschwiegen, sie schweigen. Und wenig würde es dem Zuhörenden helfen, hätte er während einer Aufführung vor sich auf dem Schoß die Partitur liegen und könnte er die Worte lesen. Ein Unterschlagen der Worte also. Schweigen, Stille. Wo Gesang sein könnte? Schweigende Gesänge, sagt Nono in seinem Vorwort zur Partitur, seien die Gedanken, die Gedichtfragmente Hölderlins, aus anderen Räumen, aus anderen Himmeln. Die Ausführenden mögen sie singen ganz nach ihrem Selbstverständnis, nach dem Selbstverständnis von Klängen, die auf die zarten Töne des innersten Lebens hinstreben. Die zarten Töne des innersten Lebens, schreibt Friedrich Hölderlin in einem Brief an Suzette Guantard im September 1799. Die Hölderlin-Fragmente sollten in eurem Herzen klingen, sagt Nono den Instrumentalisten des La Salle-Quartetts. Ungesagt, mit scheinbar sprachverlorener Stimme gesungen, sind die Worte in der Musik gegenwärtig. Pausen durchziehen die Komposition und eine Skala von Fermaten. Die Musik wird leise, leiser. Klingt aus in der Pause. Was hören wir noch in diesem Raum, der die Stille ist, die den Klang erst hervorbringt? Wie das eine in dem anderen zu sich selbst kommt, zur Ruhe. Die Fermaten, sagt Luigi Nono, sind immer verschiedenartig zu empfinden, mit offener Fantasie. Für träumende Räume, Estasi für plötzliche Ekstasen, für unaussprechliche Gedanken, für ruhige Atemzüge. Respiri tranquilli. Wie aus einem transparenten Material. Ein Gewebe hauchdünn, diese Töne. Pianissimi. Wie überhaupt noch zu streichen mit dem Bogen, schwebend über der Saite, gehalten. Eine Atemspur in der Luft, sich auflösend im selben Augenblick, körperlos. Erklingt aus einer Stille ein dem Schweigen verwandter Ton. Und für die Stille des zeitlosen Singens? Die Silenzi da cantare in temporali. Die Stille wird zu einer unendlich fernen Musik, die ebenso unaufhörlich ist wie die Stille. Samuel Beckett. Spasi sognanti. Estasi improvisi. Pensieri indicibili. Respiri tranquilli. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Kein Grund, sich aufzuregen. Sowas kommt immer wieder mal vor. Darauf sind wir ja doch eingestellt. Im Gegenteil. Es ist nur natürlich und wird sich als durchaus brauchbar erweisen für unsere Materialsammlung. Sie zickt rum, oder was? Steht einfach da, rührt sich nicht von der Stelle, wie in den Boden gewachsen. Eben war sie doch noch so munter. Jetzt redet sie nicht mehr. Kein Sterbenswörtchen. Hält sich die Hand vor den Mund. Worte fehlen. Wie lange steht sie schon so da? Es mitten gibt in diesem Zeiten, Zimmer? Da sogar sie einem fehlen. Man verlässt nur einmal wahr, kurz Willi? Seinen Posten. Nicht und wahr, prompt Willi? Haben wir nicht mehr dieselbe Situation. Dass sogar einem die Worte fehlen, bisweilen? Ich kann nur wiederholen, es handelt sich hier um einen ganz normalen Vorgang. Es sieht so aus, als würde sie auf etwas lauschen. Als horche sie. Ich sank auf sie nieder. Mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Und bewegte uns, sachte, auf und nieder. Und von einer Seite zur anderen. Nach Mitternacht. Nie erlebte ich solche Stille. Die Erde könnte unbewohnt sein. Wissen Sie, manchmal führe ich Sie ein bisschen an der Nase herum. Ich tue nicht unbedingt das, was Sie gerade von mir erwarten. Ich trickse Sie aus. Nun darf sie sich in dem großen, ach so großen Zimmer aufhalten. Und was macht sie? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich bewege mich nicht. Ich rege mich nicht. Ich stehe starr und still. Und vor allen Dingen, ich mache den Mund nicht auf. Kein Wort, nichts. Sie lächeln, weil ich doch sonst kübelweise die Wortkaskaden über sie ausgieße. Eigentlich sind sie ganz harmlose, nette Kerle. Sie sind da draußen irgendwo, ich weiß es. Auch wenn ich sie nicht sehen kann, sie lungern da rum, hören, hören, hören und schreiben auf und machen sich Gedanken. Sie analysieren, sie gehen ihrer Arbeit nach, sie machen ihren Job. Sie brauchen nämlich ein Ergebnis, sie müssen etwas vorweisen können. Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einmal gewalttätig werden könnten. Also sie stürmen hier rein und schreien und prügeln los. Nein, das sind eher leise Typen. Aber warum sollte ich Angst haben? Ich habe ja Sie. Auf Sie kann ich mich verlassen. Sie sind immer da. Wenn Sie wüssten, wie ich mich freue, wie sehr ich mich... Wo wollen Sie hin? Bleiben Sie stehen. Sie können nicht abhauen, außerdem ist da nicht der Ausgang. Mein Gott, für eine Sekunde dachte ich wirklich, Sie wollten mich im Stich lassen. Kommen Sie zurück. Hören Sie. Drehen Sie sich auf der Stelle um und kommen Sie sofort zurück. Und jetzt sagen Sie, dass das nur ein Scherz war. Eine komische Nummer Ihrerseits. Mal was Lustiges. Wie können Sie bloß auf die Idee kommen? Sie können sich einfach so aus dem Staub machen. Die Instrumente sind doch schon da. Das hätte ich dir sofort sagen können. Lange hält sie diesen Zustand nicht aus. Was aussieht wie kindliche Trotzreaktionen, sind lediglich temporäre Ermüdungserscheinungen. Ich berufe mich da auf meine Erfahrungswerte aus jahrzehntelanger Arbeit. Bei dir frage ich mich allerdings immer öfter, ob du für unsere Aufgabe überhaupt noch geeignet bist. Michonne, du wirst alt, mein Lieber. Du wirst weich und sentimental. Bisher jedenfalls verläuft alles noch im Rahmen des Vorhergesehenen. Ob es eine Täuschung sei, frage ich mich dann, wenn ich aus dem Fenster blicke. Denn was ich sehe, kommt mir zu schön vor. Du hast recht, wir können uns beruhigt zurücklehnen. Sie macht alles richtig. Ein weiterer Punkt, den du abhaken kannst. Schade. Ich hätte nichts einzuwenden gehabt gegen die eine oder andere Überraschung. Vielleicht sogar eine kleine Katastrophe. Allein um ein einziges Mal zu erleben, wie du deine Ruhe verlierst, deine geradezu unheimlich stoische Ruhe. Wie gemalt diese Landschaft. Nicht echt. Die reine Idylle. Jemand kommt hierher und pinselt alles weg, was hässlich ist. Die monströsen Häusergebilde, den höllischen Krach, die Spuren der Zerstörung. Gut, gut, sagen Sie nichts. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Niemand kann es ihr recht machen. Egal, wo sie hinkommt, egal, wo sie ist, irgendwann fängt sie doch an zu jammern. Kommen Sie, hier ans offene Fenster. Beugen Sie sich ruhig ein wenig vor. Und? Was sehen Ihre Augen? Damit es hinterher nicht heißt, sie erfinde wild drauf los. Ich erzähle Ihnen das Blaue vom Himmel. Sie plappert einem die Ohren voll. Mit Worten würde ich mich an ihren Rockschoß hängen, weil ich angeblich nicht allein sein will und kann. Angeblich. Am Anfang gab es hier etliche Hunde. Weiß der liebe Gott, wo sie alle herkamen und wem sie gehörten. Ein ziemliches Gekläff, diese Köter. Alle möglichen Sorten. Und eines Tages nichts mehr. Muss wohl der Hundefänger seine Runden gedreht haben. Ab und zu höre ich ein einsames Hündchen bellen, ein klägliches Gejaule und dann Stille. Nichts mehr. Den Wind höre ich, die Blätter. Und hinten, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, hinten am äußersten Rand der Landschaft, nachts höre ich einen Zug. Frühmorgens, so gegen 4, 5 Uhr, werde ich wach, ein Zuggeräusch, denke ich. Eine Minute dauert es an, eine halbe und dann nichts. Oder ist es die Erinnerung an ein Geräusch von früher, das ich wiedergefunden habe und das jetzt zurückgekehrt ist? Für träumende Räume, für plötzliche Ekstase, für unaussprechliche Gedanken, für ruhige Atemzüge. Ich will doch nur wissen, in welcher Stille ich hier bin. Sie wissen das. Sie sind Experte, keine Widerrede. Musiker sind Experten für Stille. Wenn ich mich hinsetze, dort bei der Tür, ganz ruhig, ich rede nicht, auch nicht mit Ihnen. Welche Stille ist das, wenn ich aufstehe? Ich gehe im Zimmer herum, bleibe stehen bei den weit geöffneten Fenstern. Die Erde könnte unbewohnt sein. Auch so ein großer Schweiger, so wie Sie, Samuel Beckett. Stundenlang, so erzählt sein Biograf James Nolson, hätten sie zusammengesessen. Er und sein Freund Con Leventhal, in the silence, hätten nicht geredet, kein Wort. Stimmen aus Stille. Schweigen. Wo waren sie da? Jeder für sich in seiner eigenen Stille? Oder waren sie zusammen in demselben träumenden Raum? In reicher Stille, sagt Hölderlin. Es habe eine Zeit gegeben, erzählt man sich, da seien sie ohne ihren Hölderlin nicht vor die Tür getreten. Ich habe das aus verlässlicher Quelle, garantiert nicht erfunden. In der Innentasche des Jacketts lebte das Reklambändchen, schmal und sehr gelb. Für den Notfall, versteht sich. Ein Diotima-Freak wie sie hat die Gedichte natürlich mit dem Herzen gelernt. Ach, lächeln Sie ruhig, ich weiß Bescheid. Sie besitzen selbstverständlich zu Hause im Bücherschrank zum Nachschlagen die textkritische Gesamtausgabe. Für die Varianten und die späten Bruchstücke, die Fragmente, als der Dichter im Turm hauste. eher abgeschieden und meistens für sich. Das Hölderlin-Jackett, erzählt man sich, hätten sie dann weggegeben. Bester englischer Tweed. Und erst Monate später, sie waren in Irland unterwegs an einer Bushaltestelle in sehr ländlicher Gegend, oder war es in Dublin, in einem Pub nach dem Konzert, wie gedankenverloren hätten sie in die Innentasche des Jacketts gegriffen. Seidenes Futter. Sie lächeln. Verwegenes Muster. Nicht ganz die passende Umgebung für ein Reklambändchen. Erst da hätten sie den Verlust bemerkt. Ach was, verloren. Nichts haben sie verloren. Einer wie sie mit der reinen Hölderlin-Musik im Herzen. Glaubst du nicht, es wird langsam Zeit? Die ersten Gäste treffen ein. Ihre Kollegen sind angekommen. Du hast recht. Wir sollten jetzt bald an ein Ende kommen. Es ließe sich zwar noch einiges ausprobieren, aber das würde die Sache nur unnötig verzögern und zu keinem wesentlich anderen Ergebnis führen. Dieses Mal, da können wir ganz beruhigt sein, werden Sie an unserer Arbeit nichts zu beanstanden haben. Etwas bleibt übrig. Geräusche. Wie leises Knistern. Leises Bersten. Zusammenbrechen. Gehen Sie jetzt. Ihre Freunde warten schon. Nach Mitternacht. Nie erlebte ich solche Stille. Die Erde könnte unbewohnt sein. Hören Sie, wie still es ist? Die Stille wird zu einer unendlich fernen Musik, die ebenso unaufhörlich ist wie die Stille. Hören Sie. Zimmerlautstärke. Ein Versuch über die Stille. Von Christel Mertens. Es sprachen Renate Fuhrmann, Svetlana Schönfeld, Ulrich Beseler, Rainer Delventhal, Philipp Scheppmann, Hartmut Stanke und in historischen Aufnahmen Grete Moosheim und Martin Held. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Angelika Bruchhaus. Redaktion Sabine Küchler. Regie Thomas Zenke. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Russland sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Nahverkehrszug im Süden des Landes mindestens 40 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten gaben die Behörden mit mehr als 160 an. Präsident Putin wertete das Bombenattentat an der Grenze zur Kaukasusrepublik Tschetschenien als Versuch, das Land kurz vor der Wahl zu destabilisieren. Die Terroristen würden ihr Ziel nicht erreichen, sagte Putin in Moskau. Das Attentat ereignete sich in der Nähe der Stadt Jessentuki. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB waren insgesamt 4 Terroristen an dem Anschlag beteiligt. Bei einem Bombenanschlag auf einen US-Konvoi in Bagdad sind ein amerikanischer Soldat und 4 Iraker ums Leben gekommen. 16 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben eines amerikanischen Militärsprechers wurde der Sprengsatz gezündet, als der Konvoi eine Moschee passierte. In Bagdad